Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DFRK, empfing am 16. April in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang die Delegation der Vereinigten Nationalen Sozialistischen Partei Nepals unter Leitung vom Generalsekretär des ZK dieser Partei, Songkhorlal Shrestha, die Delegation der Mongolischen Revolutionären Volkspartei unter Leitung vom Generalsekretär Erdene Jamian, die Delegation der Jatia-Partei Bangladeschis unter Leitung vom Generalsekretär des Nationalen Exekutivrates dieser Partei, Mostafa Jamal Haider, und die Delegation der Islamischen Vereinigungspartei Irans unter Leitung vom ersten stellvertretenden Generalsekretär Seyed Mehudi Jilai, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatteten, zu einem Gespräch.